auf dass er nicht schnell komme und finde euch schlafend. Was ich aber euch sage, das sage ich allen. Wachet!